von uns in den letzten paar Wochen. Vielleicht für dich hast du nur so fröhliche Nachrichten gehabt in den letzten paar Wochen und für dich ist alles tops, ja, und so super und wunderbar. Und das ist auch so einen Grund zu feiern, ja, wenn uns alles gut geht. Ja, da sagen wir auch so Wuhu, ja. Aber ich habe auch so diese Woche was mir so, diese Dinge, die haben so, sie wogen ganz schwer auf meinem Herzen, so auch mit den Leuten so in unserer Gemeinde, die auch leidet in dieser Zeit. Und ich habe so eine Bibelstelle ausgesucht und es kommt aus dem Philipperbrief. Wenn du eine Bibel dabei hast, du kannst auch so mitlesen. Ich werde es auch auf jeden Fall vorlesen, aber es kommt aus Philipperbrief, Kapitel 4. Und im Philipperbrief finden wir eine ganz interessante so Bibelstelle von dem Apostel Paulus, was geschrieben wurde vor 2000 Jahren. Hat Paulus diese Bibelstelle geschrieben, hat es eigentlich so einen Brief an eine Gemeinde geschrieben. Und er wollte diese Leute ermutigen. Er wollte diese Christen in diese kleine Kirche, in diese Stadt, in Mazedonien, er wollte die ermutigen. Und wir finden diese Bibelstelle, Philipper Kapitel 4. Wir lesen von Vers 4 bis 8. Und ich glaube, diese Worte gelten auch für uns heute. Und hoffentlich werden diese Worte auch euch heute ermutigen. So, ich lese vor, Philipper 4, 4 bis 8. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Ich mache mal hier eine kurze Pause. Ich finde das ganz toll, wie Paulus sagt einfach so, freut euch. Ja? Manchmal mit meinen kleinen Kindern, die sind manchmal nicht so gut gelaunt. Ja? Und die sind und ich sage, du sollst happy sein. Ja, ich bin so, und ich so, du hast keinen Grund hier wirklich zu meckern. Das ist eigentlich so komisch, was du hier machst. Ein bisschen, also, was weiß ich so, weil sie nicht Fernseher gucken dürfen oder was. Und ich will manchmal einfach diese Bibelvers vorlesen. Freut euch, ja, in jeder Zeit. Freut euch, ja. Aber es ist so ein bisschen so, wie Paulus hier schreibt. Sagt, freut euch, ja. Und in Vers 5 lese ich weiter. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Noch mal eine Pause. Gucken wir einfach hier herum. Guck mal an die Gesichter hier herum. Sind wir freundlich und herzlich hier heute Morgen? Ja, ja, Klaus, guck mal. Ja, so, er war happy an der Kaffeebar. Ja? Hat alle unsere Cappuccinos mit viel Liebe, Freundlichkeit und Herzlichkeit heute Morgen gemacht. Christoph hat die Cappuccinos gemacht mit viel Freundlichkeit, Herzlichkeit. Danke. Ja, immer so. Aber das geht auch weiter. Also denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und Paulus redet weiter hier oder schreibt weiter, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird euer Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und als kleine Zusammenfassung sagt er, und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswert würdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Das ist eine ganz tolle Stelle. Freut euch im Herrn und ich betone es noch einmal. Und ich glaube, es gibt so wirklich etwas, so einen Schlüsselvers in diese ganze Stelle. Sehr oft, wenn ich das lese, ich konzentriere mich nur auf diese erste Stelle. Freut euch im Herrn. Manchmal, wenn es mir nicht so gut geht, denke ich ja so manchmal, ich soll mich freuen, egal was passiert, egal was mir entgegenkommt, ich soll mich freuen. So hat Paulus das geschrieben in der Bibel, ich soll mich freuen. Aber ich bin nicht so happy, aber trotzdem will ich mich freuen. Ja? Aber eigentlich, das ist nicht so der Hauptgedanken hier in dieser Bibelstelle. Was Paulus wirklich betonen möchte, steckt mittendrin. Es steckt eigentlich in Vers 7. In Vers 7 finden wir eigentlich einen Schlüssel hier für diesen ganzen Text hier. Und er sagt, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Es geht eigentlich nicht nur darum, dass er uns sagen möchte, ihr sollt euch freuen. Christen sollen immer happy sein. Christen sollen immer ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Das ist nicht, was Paulus hier sagt. Sondern er versucht hier uns mitzuteilen, wie wir wirklich Gottes Frieden alle Zeit in unserem Leben erfahren dürfen. Auch wenn es uns nicht so gut geht, auch wenn wir traurig sind, auch wenn alles nicht so happy ist, können wir trotzdem Gottes Frieden erfahren und erleben. Und das ist eigentlich, was Paulus hier sagen möchte. Und so heute Morgen, ich will so auf vier Dinge konzentrieren hier in diesem Text. Und ich glaube, wenn wir diese Dinge tun, sondern wenn wir versuchen, so Schritt für Schritt auch in diese Bereiche oder diese Dinge in unserem Leben ja, so hineinzuwachsen, werden wir je mehr und mehr Gottes Frieden erleben können. Und ich denke, es ist auch so wie alle anderen Gewohnheiten in unserem Leben. Was mag dir vielleicht auch so, wir sind alle Gewohnheitstieren, was mag dir? Hat jemand so ein Morgenritual? Ja? Es steht morgen auf und was ist das allererste? Ist es vielleicht Gesichter waschen, Zähne putzen oder ist es, wer wäscht erstmal so Gesicht und Zähne putzen? Das ist so morgen, das gehört zum Morgenritual. Ja, okay. Und wer trinkt erstmal einen Kaffee? Ja, okay. Und für mich ist es immer so, ich muss meinen Morgen Kaffee haben. Ja, das ist einfach so meine Gewohnheit. Und wenn ich meinen Morgen Kaffee, meine erste Tasse Kaffee nicht habe oder nicht bekomme, dann sagt meine Frau immer, geh mal und trink deine erste Tasse Kaffee. Ja? Dann wirst du netter sein. Ja? Aber wir sind Gewohnheitstiere. Es gibt so einige Dinge, die wir immer so aus Gewohnheit machen. Ja, so nicht nur so ganz früh am Morgen, aber es gibt so viele Dinge in unserem Leben, was wir aus Gewohnheit machen. Und ich weiß nicht, wie lange muss man etwas machen, bis es zum Gewohnheit wird? Wie lange? 21 Tage, okay. Ja, so fast ein Monat. Ja, so eine gute 21, ja, das klingt besser aus 30 Tage. 21 Tage, da muss ich nur so 3 Wochen nacheinander und dann werden wir uns dran gewöhnen und dann wird es leichter. Und so vielleicht ermutigt, das wird so eine Ermutigung für dich heute Morgen, weil du hast immer noch so deine... Ja, so wie heißt diese Dinge bei Silvester? Wir machen immer so diese neues Jahr. Ja, diese Vorsätze. Ja, so vielleicht hast du noch nicht angefangen für dieses Jahr und du hast noch Zeit in 2012, ja, so das nachzuholen. Brauchst nur 21 Tage, kriegst du schon hin. Wir glauben an euch hier in dieser Gemeinde. Und ich denke, so, es gibt so auch gute Gewohnheiten, so Dinge, was wir hier zum Gewohnheit machen können in diesem Bibeltext, was Paulus uns auch ermutigt, das zu tun. Und ich glaube, wenn man die auch aus Wände, vier Wände oder vier Mauern, so Stützmauern, so wie wenn man so ein Haus ausdenkt, ja, so wir haben so ein Bauherr, ein Baumeister hier in der letzten Reihe, der Christoph, Christian, er kennt sich sehr gut hier in diesem Bereich aus, ja, aber ein Haus hat so diese stabile Mauern und dann kann diesen Dach drauf sitzen und ohne stabile Mauern, was passiert, Christian? Es fällt runter, genau. Und ich denke, wenn wir das als Bild oder als Beispiel heute Morgen so im Blick haben, wir wollen diesen Dach Gottes Frieden über unser Leben haben, aber dafür brauchen wir diese vier Mauern, diese vier so Stützwände. Und ich glaube, so was wir sehen hier in diesem Text, was Paulus uns hier zum allerersten sagen möchte, in Vers 4 sehen wir, freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Ich verbinde so Freuen an dem Herrn immer so mit Anbetung. Und ich denke so, aus allererster Mauer, aus allererster Wand, Stützwand, was wir brauchen in unserem Leben, ist wirklich so diese Betonung auf Anbetung. Dass wir Gott anbeten, dass wir Gott loben, dass wir Gott preisen. Aber das schränke ich nicht nur ein auf diese Gesangteil von unserem Gottesdienst. Lobpreis oder Anbetung ist viel mehr als nur Hymne oder Loblieder zu singen, sondern es ist wirklich ein Lebensstil, das ist so mein ganzes Leben, dass ich mein ganzes Leben Gott widme und hingebe. Und vielleicht klingt das so herausfordernd manchmal, mein ganzes Leben, wie kann ich mein ganzes Leben hingeben? Aber das ist wirklich so etwas, wo wir hineinwachsen. Es ist nicht nur etwas, was wir einfach heute auf morgen schaffen, sondern es ist wirklich ein Leben lang. Und wie Paulus uns ermutigt in Römer 12, dass wir aus lebendige Opfer unser Leben Gott präsentieren und Gott vorlegen. Und da fängt es an mit Anbetung. Und ich denke, wenn wir sagen, okay, Gott, ich will wirklich ja, so diese neue diese neue Gewohnheit haben. So, vielleicht bist du schon ein Profi-Anbeter. Ja? Vielleicht bist du schon längst dabei. Es gibt so einige von uns und wir sind schon länger Christen und wir dienen Gott schon seit einer Weile und vielleicht denkst du, ja, so Anbetung, das tue ich schon, das habe ich schon geschafft, das habe ich gerade vor 15 Minuten gemacht. Ja? Aber ich glaube, jeder von uns kann trotzdem weiter wachsen. Ich merke auch in meinem eigenen Leben, so wie das ist, so meine Beziehung zu Gott. Und manchmal muss ich wirklich so checken, das ist so wie eine Autoinspektion. Also eine jährliche Inspektion, da bringen wir unser Auto für TÜV oder sowas alle paar Jahre oder einfach das jährliche Inspektion und da checken wir so den Ölstand und mit den Kühlmitteln und die Bremsen, die Lichter, alles wird gecheckt. Und manchmal brauchen wir auch für diejenigen, die schon mehr Erfahrung haben und schon ein paar Kilometer mehr, ja, auf unserem Auto sozusagen oder unserem Leben. Es ist immer gut, so diese Inspektion zu machen und ein bisschen so nachzudenken und innerlich zu gucken und denken, Gott, wo ist es in meinem Leben, wo Dinge vielleicht so eingeschlafen sind oder verrostet sind oder vielleicht funktioniert das nicht mehr so wie damals und es ist mir gar nichts aufgefallen. Da können wir gucken und sagen, Gott, ich will das mein Leben wirklich und dass ich wirklich diese Stützmauer, diese Mauer der Anbetung in meinem Leben habe, täglich. Wie ist es so mein tägliches Gebetsleben? So wie ist es im Gebet? Wie ist es meine private Zeit, wie ich die Bibel lese und Zeit mit Gott verbringe? Wo kann ich noch wachsen? Oder vielleicht, wie ist es wo wir zusammen gemeinschaftlich Gott anbeten? Wo können wir auch in diesem Bereich wachsen? Ich erinnere mich ganz klar daran, ich war so vielleicht 18 oder 19 und ich war auch in so eine ähnliche Anbetungszeit oder Lobpreiszeit wie heute Morgen, wo der Lobpreisleiter uns ermutigt hat, dass wir einfach unsere Hände heben zu Gott als Zeichen, dass wir ihm lieben und dass wir unser Leben so hingeben. Und ich dachte, das kann ich nicht machen. Meine Hände so hoch mal meine Hände, so Hände heben zu Gott. Aber die anderen Leute, die gucken mich alle an. Ja, das war meine Gedanke. So, das ist so mir peinlich, wie kann ich das so machen? Ja, so. Und dann ist mir endlich eingefallen, so, ach, niemand guckt mich an. Die machen auch alle mit. Ja, die heben auch so ihre Hände. Und es war für mich wirklich befreiend, als ich zum ersten Mal Gott so auf diese Art und Weise gelobt und gepriesen habe. Ich denke so manchmal, muss ich wirklich meine Hände hochheben? Ich denke, das ist so, es ist nicht, dass man das machen muss, um Gott zu gefallen. Es ist nur sehr befreiend, weil Gott hat auch gesagt, heb die Hände zu mir. Und ich glaube auch von einer menschlichen Perspektive, das ist auch so ein bisschen wie, ich gebe auf. Ja? Ich gebe auf, ich gebe mich hin, ich gebe mich ganz hin. Und Gott freut sich, wenn wir uns einfach, wenn wir ihm die Freiheit geben in unserem Leben. Ich weiß auch so, wie das war, als ich zum ersten Mal so meine eigene private Anbetungszeit gemacht habe, wo ich angefangen habe. Es war nicht nur in der Kirche, war nicht nur beim Gottesdienst, wo ich alleine mit Gott so Lieder und Loblieder zu ihm gesungen habe. Und wie das mich auferbaut hat. Und wie das mich ermutigt hat in meinem Geist. Es gab damals, als ich Student war, in meiner Studentenzeit, eine katholische Kapelle, in der Nähe von meinem Studentenwohnheim. Da war niemand, also 6 Uhr morgens in dieser Kapelle. Und ich wusste, das wäre eine, aber die Tür war auf und die Kerzen, ja, so, da gab es so einige Kerzen, es war eine schöne Atmosphäre und ich hatte diese ganze katholische Kapelle nur für mich und Gott. Und ich bin so manchmal so 6:30 oder was, so ganz früh am Morgen so dahin gegangen und könnte beten und singen und einfach Zeit mit Gott verbringen. Und es war erst ein paar Jahre später, dass jemand mir gesagt hat, der Priester wohnte in dem Nebenraum. Und ich dachte, oh, aber manchmal habe ich laut gebetet und auch so gesungen. Und ich dachte, ich war ganz alleine da. Vielleicht hätte es mich so ein bisschen so, oh, ja, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass der Priester in dem Nebenraum war. Aber es war eigentlich egal. Und Gott hat wirklich so meine Seele befreit in dieser Zeit. Als ich gewachsen bin in dieser Art der Anbetung. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, was Paulus hier sagt. Freut euch, wenn wir Gott loben und preisen, wenn wir Freude an dem Herrn finden und in den Herrn finden und wenn wir Freude an dem Herrn haben, alle Zeit. es wird Gottes Frieden, es bringt Gottes Frieden in unserem Leben. Ich lese weiter so hier in Vers 5, so diese erste Teil von Vers 5, da finden wir so eine zweite Mauer, so eine zweite Gedanke. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Nochmal, alle lächeln, ja? Herzlich und freundlich seid. Und ich glaube, ich habe das so eine Mauer des Ausdauers genannt. Weil manchmal sind wir nicht so freundlich, manchmal sind wir nicht so herzlich, manchmal ist es ein bisschen anstrengend, oder? Und nicht nur wegen, was wir gemacht haben, sondern wegen die Dinge, die passieren einfach in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da gibt es manchmal so Grund, nicht so freundlich zu sein. Aber da brauchen wir Ausdauer, da brauchen wir Geduld. Und ich glaube, wenn wir geduldig miteinander umgehen, wenn wir Ausdauer haben, dann kommt Gottes Frieden in unserem Leben und wir können wirklich authentisch freundlich sein und herzlich miteinander umgehen. Wir wollen nicht eine Gemeinde sein, wo Menschen so was künstlich machen und das nur so unser Begrüßungsteam da an der Tür oder die Leute an der Bar, wo wir sagen, okay, Begrüßungsdienst und Bardienst und die ordnen was, ihr müsst immer lächeln, egal wie es euch geht. Wir wollen nicht unauthentisch sein, sondern wir wollen wirklich so Gott, so diese Dinge in unserem Leben, die uns, ja so manchmal so diese Dinge, die uns stört, das wollen wir Gott einfach abgeben. Es geht um manchmal so einfach Gedanken. Also manchmal haben wir so Gedanken und wir können einfach diese Gedanken nicht los. Und diese Gedanken, wir spielen mit diesen Gedanken und Gedanken über andere Menschen und was die vielleicht über uns gesagt haben oder wie sie mit uns umgegangen sind. Und dann sind wir nicht so freundlich oder nicht so herzlich. Aber jede Handlung gehen entsprechende Gedanken voraus. Aber nicht jedem Gedanken muss zwingend eine Handlung folgen. Amen. Ja? Ich weiß nicht, wer hat so den neuen IKEA-Katalog mit der Post bekommen? Wer hat sich gefreut und gleich hingesessen? Ja, okay, Miriam, ja, okay. Ja, ich habe das auch gleich dann angeschaut. Ich liebe IKEA-Katalogen. Neues Leben für dein Zuhause. Und du mittendrin. IKEA macht das super. Die Schwäne, die sind echt begabt mit Werbung und mit Möbel und sowas. Und ich weiß das manchmal, wenn ich das anschaue, dann bekomme ich solche Gedanken, oh, das wäre ganz schön bei uns im Wohnzimmer. Oh, das brauche ich unbedingt bei mir im Büro. Unbedingt, oder? Ja, es weckt solche Gedanken manchmal in uns. Und wir denken, ach, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber das brauche ich. Ja? Und so gehen wir manchmal mit Katalogen um. Oder auch, wenn man einfach zu IKEA fährt oder dahin geht. Ja? Das ist manchmal so ein bisschen überwältigend, ja. Aber ich dachte, okay, es gibt so auch so Werbungen, die uns ansprechen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber manchmal, ich finde auch IKEA, da kann ich sowieso Selbstbeherrschung haben, aber bei eBay, das ist doch schlimmer, oder? Wenn man einfach so abends durch eBay Kleinanzeigen oder eBay und du guckst, ja, und du denkst, oh, das brauche ich auch. Oh, das ist so ein Schnäppchen. Oh, das ist so ein guter Deal, ja. Und Amy weiß, je länger ich so Zeit verbringe auf eBay, desto größer ist diese Gefahr, dass ich so klick, ja, und ich was kaufe, ja, kaufe, klick, klick, klick. Es gibt so diese Gedanken. Aber ich glaube, was Paulus hier betonen möchte, es geht vielmehr nicht nur um so diese Gedanken, dass, oh, ich muss das kaufen oder ich muss das haben, aber diese Gedanken, die wir manchmal haben, die nicht so schön sind. Wirklich feindliche Gedanken manchmal, lästige Gedanken, Gedanken, wo wir wirklich nie wegkommen von diesen Gedanken, Gedanken über anderen Menschen, Gedanken über darüber, was wir denken, anderen Menschen über uns denken, ja, die sind am schlimmsten, weil dann denken wir, aber ich glaube, sie denken das, weil die haben das gesagt, aber vielleicht haben die das nicht wirklich gemeint, die haben das gemeint. Und dann machen wir weitere Gedanken über diese Gedanken und dann sitzen wir da und dann drehen wir in unsere eigene, oder kochen wir so in diese Suppe und wir kommen nicht raus aus diesem Teufelskreis. Und dann ruft diese Person an und wir sagen, ja, was willst du? Ja? Und wir sind nicht so freundlich, sind nicht so nett, aber kam alles aus unseren Gedanken. Und ich glaube, das ist genau, was Paulus hier, er will uns auch hier in diesem Bereich ermutigen. ja, dass wir wirklich freundlich und herzlich sind, dass wir Gott diese Gedanken bringen und einfach Gott diese Sorgen geben, diese Gedanken, diese Dinge, die uns so festgenommen haben, damit wir davon befreit sind und dass wir wirklich seinen Frieden erleben. Dann werden wir auch freundlich und herzlich mit anderen umgehen können. So, Luther hat fast vor 500 Jahren Folgendes gesagt. Und es ist ein ganz berühmtes Zitat von ihm. Du kannst den Vögeln nicht verbieten, über deinen Kopf hinweg zu fliegen. Aber du kannst verhindern, dass sie auf deinem Kopf landen und dort ihr Nest bauen. Und es ist auch so mit diesen Gedanken. Gedanken kommen, das können wir nicht verhindern. Aber was wir mit diesen Gedanken machen oder was wir aus diesen Gedanken machen, wie wir uns handeln, was wir tun, da haben wir eine Entscheidung zu treffen. Ich denke, es ist immer gut, so einfach so diese Gedanken festzunehmen und wirklich so die zu konfrontieren, uns manchmal mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen und sagen, Gott, warum bin ich nicht so freundlich? Warum bin ich nicht so herzlich? Warum ärgert mich dieser Mensch jedes Mal? Warum ist das so? Und dass wir das wirklich zum Gott bringen im Gebet. Sagen, Gott, ich will wirklich frei davon sein. Ich will meinen Fokus auf dich haben. Und ich will deinen Frieden erleben. In 2. Korintherbrief, Kapitel 10, hat Paulus Folgendes gesagt. Kapitel 10, Vers 3 bis 5. Natürlich bin ich auch nur ein Mensch. Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig, genug jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Jesus möchte uns wirklich so die richtigen Waffen, die richtigen Werkzeuge geben, damit wir ein siegreiches Leben leben und wirklich seine Frieden erleben und finden. Diese dritte Mauer finden wir in Vers 5. Bau eine Mauer des Gebets. In Vers 5, es steht hier so, denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Wollen wir wirklich Gottes Frieden in unserem Leben haben und erleben, dann sollen wir wirklich dankbar sein. Ich hatte so ein Gespräch mit Amy, ich glaube, das war gestern Abend, haben wir kurz darüber so miteinander ausgetauscht, so diese Gedanken, so, wir müssen dankbar sein für die guten Dinge in unserem Leben. Es gibt wirklich viele gute Sachen in unserem Leben, wofür wir Gott danken können. Und manchmal verlieren wir das aus unserem Blick, wenn alles schief geht. Und wir konzentrieren uns nur auf das Negative in unserem Leben. Aber wir sollen Gott danken zu jeder Zeit und Gott wirklich glauben, dass er gut ist und dass er gut mit mir meint. Da fängt es an. Wenn ich wirklich davon überzeugt bin und wenn ich über Gottes Eigenschaften und wer Gott ist und Gottes Charakter denke, dass Gott wirklich das Gute für mich meint, dass Gott gut für mich meint, dass Gott wirklich auf meiner Seite steht, dass Gott für mich ist, dann kann ich wirklich dankbar sein und Gott vertrauen. Und ich denke so hier in Vers 6, wir bekommen so diese Warnung. Also er warnt gegen Sorgen und Angst. Und jeder von uns hat Sorgen und Angst. Also es gibt so einfach so diese Dinge, die kommen und wir denken, oh und was und wie schaffe ich das diesen Monat und wie werde ich diese Rechnung bezahlen und wie komme ich damit klar? Und Gott möchte, dass wir einfach im Gebet zu ihm kommen, ganz einfach. Es ist einfaches Gebet, wo wir Gott einfach unsere Sorgen geben und wir sagen, wir teilen mit ihm mit, was unsere Probleme sind und wir bitten ihm, dass er uns hilft und dass wir ihm vertrauen. Und das tut er. Und es steht hier so in Vers 5, ich finde so das sehr ermutigend. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Oft, wenn ich diese Bibelvers lese, wenn ich was im Neuen Testament über der Herr kommt bald, ich denke sofort an Jesu Wiederkehr, dass er zurückkommt, ja, als König über dieser Welt. Klar, das ermutigt mich. Ich denke, Gott kommt, Jesus kommt wieder. Aber was bringt es mich, wenn mein Auto morgen nicht so funktioniert oder wenn ich kein Geld auf dem Konto habe? Jesus kommt bald. Toll. Aber was für einen Unterschied macht das für mich in meine Familie, gerade in diese Situation? Ich glaube, weil wir glauben, dass Paulus nicht nur gemeint hat, Jesus kommt bald, das heißt irgendwann in der Zukunft, sondern dass Jesus auch präsent ist in unserem Leben, dass er auch nah ist, dass er auch da ist heute. Jesus kommt bald, das heißt, Jesus ist da. Er ist nicht fern, er ist nicht weit weg. Er ist da, heute, in diesem Moment. Und manchmal wegen unserer Sorgen, unserer Angst, unserer Probleme, wir schauen nur diese Dinge an und wir vergessen, dass Jesus hautnah ist, dass er wirklich da ist. Und vielleicht ist das nicht, dass du, und vielleicht sitzt du hier heute Morgen und denkst, na Kirk, das kenne ich schon, aber trotzdem spüre ich das nicht, erlebe ich das nicht. Ich glaube, Paulus, deswegen, er erinnert diese Gemeinde daran, weil bestimmt hat Paulus diese Gemeinde auch diese Worte ganz persönlich schon gesagt. Aber er schreibt das wieder, damit sie das erinnern, damit sie wirklich nochmal darüber nachdenken. Das ist genauso wie bei meinen Kindern. Manchmal bei meinen Kindern, und ich sage meinen Kindern irgendwas und die sagen, naja, aber das kann ich nicht sehen, Papa. Wie? Ich kann das nicht sehen. Und sie glauben das nicht. Und ich muss das immer wieder sagen, ich muss es immer wieder sagen, es wird gut sein. Nein, mein Leben ist zu Ende. Die wollen nicht meine Freunde sein, sie spielt nicht mit mir. Keine von den Nachbarnkindern mögen mich. Die Kinder sagen manchmal solche Dinge. Und wir sagen nur die erwachsene Variante davon. Ja, ja. Nicht, dass die Nachbarkinder mit mir nicht spielen, aber wir sagen auch so, es wird immer so, es war immer so, es wird immer so bleiben. Ja? Und wir vergessen, Gott ist am Werken in unserem Leben und Gott kann die Sachen verändern und Gott ist siegreich. Wir kämpfen nicht nur für den Sieg oder um diesen Sieg zu gewinnen, sondern wir kämpfen an der Seite des Siegers. Und er hat schon alles besiegt in unserem Leben. Jesus ist mächtig und Jesus macht das. Und in Vers 8 finden wir so diese letzte Mauer und es ist eine Mauer der Reinheit. In Vers 8 ermutigt Paulus uns Folgendes. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein ist und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Ich finde das so eine ganz starke Bibelstelle. Das sollen wir alle so aufschreiben und vielleicht so auf dem Zettel, so im Badezimmer zu Hause, in der Küche, ja, so im Büro oder wo auch immer, vielleicht so einfach in der Tasche immer mit herumtragen. Ich soll mich auf diese Sachen konzentrieren und nicht das Negative. Es gibt so viele negative Dinge in dieser Welt. Und es gibt, wenn wir nur diese Sachen, nur was falsch läuft oder was nicht so gut gelaufen ist, was schief ist oder wo wir Probleme haben, wenn wir nur diese Dinge anschauen oder wenn wir nur versuchen, ich will keine Sorgen haben, ich denke nicht an diese Sachen und dann denken wir an die Sachen trotzdem. Es ist viel besser, wenn wir etwas anderes im Blick haben, so ein Ziel haben, als wenn wir nur versuchen, diese Gedanken zu vermeiden. Sondern wir sollen unser Leben mit diesen guten Dingen erfüllen lassen und diese Dinge wirklich im Blick haben. Und ich denke, so oft kommt so die Lügen des Teufels in unserem Leben. Und es, ja, ich will keine Namen nennen, so. Manchmal denke ich so, es ist nicht so nur der Teufel, aber er gebraucht andere Leute, einfach so diese Lügen zu sagen. Aber wir Menschen sagen Dinge und es verletzt uns und wir hören nur diese Stimme im Kopf. Aber ich glaube, wir sollen wirklich einfach so diese Lügen festnehmen und daran festhalten, dass nichts uns von Gott trennen kann. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und dann fangen wir an, so einfach unsere Gedanken in unserem Leben mit diese Dinge reinzustopfen, sozusagen. Alles, was wahr ist, was anständig, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert und bewunderungswürdig ist. Hat das Ding so einen guten Ruf? Darauf soll ich mich konzentrieren. Und Auszeichnung und Lob. Also ich habe so einen Freund von mir, der arbeitet bei der Bank. Und er hat mir gesagt, so bei seinem Training, einfach so bei der Bank zu arbeiten, er musste den Unterschied zwischen wahres Geld und gefälschtes Geld lernen. Und ich habe ihn gefragt, okay, haben Sie so wirklich so sehr viele Exemplare von gefälschtes Geld? Und du solltest es angucken und sehen, ja, Sie, guck mal, hier haben Sie einen Fehler gemacht und das haben Sie falsch gemacht oder das stimmt nicht oder nur vom Fühlen und was. Und er sagte, nee, ganz im Gegenteil. Wir haben nur wahres Geld gehabt, damit wir sofort erkennen könnten, nur vom Gefühl oder vom Gucken, das kann nicht wahr sein. Und er sagte, eigentlich ist es nicht, dass wir so das gefälschte Geld so anschauen sollten, sondern nur das wahre Geld, damit wir nicht getäuscht werden, dass wir nicht überrascht sind, denn wir kennen das Gute, wir kennen das Richtige, wir kennen das und wir erkennen sofort, wenn es verfälscht ist, wenn es falsch ist. Ich glaube, das ist auch so, was Paulus uns ermutigt. Wir sollen nicht versuchen, immer so, Christen sollen das nicht tun und das nicht tun und das nicht tun, sondern was sollen wir als Christen tun? Und hier gibt er uns diese super Liste. Und er sagte, wir sollen uns auf dies und jenes und das konzentrieren. Und das, was rein ist und das, was lobenswürdig ist und das, was bewunderungswürdig ist, diese Dinge wollen wir als Wahrzeichen in unserem Leben haben. Da müssen wir eigentlich gar keine Gedanken darüber machen, oh, darf ich das oder darf ich das nicht? Weil unser Leben ein heiliges Leben ist. Und ein Leben, was geprägt ist von Jesus Christus selbst. Und in Vers 7 schließe ich mit diesem Vers, was Paulus sagt. Also, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Bau eine Mauer der Anbetung in deinem Leben. Bau eine Mauer des Ausdauers. Bau eine Mauer des Gebets und bau eine Mauer der Reinheit. Und du wirst wirklich Gottes Frieden immer mehr und mehr, Schritt für Schritt, erfahren, erleben in deinem Leben. Gott will dich ermutigen heute Morgen und Gott will uns alle seinen Frieden geben. So lass uns zusammen aufstehen und wir schließen dann einfach gemeinsam ein Gebet mit diesem Teil. Dann haben wir noch viel Zeit übrig für Gemeinschaft, noch einen Kaffee zusammen zu trinken oder jemanden Neues kennenzulernen heute Morgen, bevor du weggehst. Auch Zeit, einander zu ermutigen. Vielleicht möchtest du auch persönlich, dass jemand für dich betet heute Morgen oder du hast etwas, was du besprechen möchtest. Du kannst so einfach deine Nachbarn anfragen. Vielleicht kennst du einige Leute hier schon oder wenn du niemanden noch nicht kennst hier, eine gute Chance einfach so neue Freunde hier heute Morgen zu machen. Aber wir wollen auch Zeit füreinander nehmen. Aber ich schließe einfach mit einem Gebet ab und dann lade ich euch herzlich ein, noch einen Cappuccino oder so ein Brötchen oder was auch zu genießen, bevor wir weitergehen an unserem Sonntag. Okay? Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deinen Frieden. Danke, Herr, dass du für jeden Einzelnen hier gestorben bist. Danke, Herr, dass du so viele schlimme Sachen erlebt hast auf dem Kreuz für unser Frieden. Du hast unser Frieden gekauft am Kreuz und du willst uns deinen Frieden geben. Danke, Herr, dass egal wie stürmisch es ist in unserem Leben, du bist der Herr, der diesen Wind und die Wellen und die Stürme ansprechen kann. Und da wird alles ruhig. Alles wird still. Du bist der Herr, der Menschen heilen kann. Du hast Menschen geheilt, du heilst noch heute. Du heilst zerbrochenen Herzen und du berührst uns auch, Herr, körperlich. Und so, wir glauben dafür und wir beten dafür, Herr, dass du uns berührst heute Morgen. Du bist auch der Herr, der auferstanden ist. Und du hast gesagt, wer an mich glaubt, wird nie sterben, wird leben. Und so, Gott, wir danken dir, dass du uns dein Frieden für alle Ewigkeit versprochen hast. Vater, ich bete für jede Einzelne hier, dass wir das wirklich wahrnehmen, diesen Angebot deines ewigen Friedens, Herr. Und Vater, wir lieben dich und wir loben dich. Und ich bitte dich, dass du jede Einzelne segnest, Herr. Hilf uns auch diese Woche, an diesem Worte zu denken, Herr, an deine Worte, Jesus. Freut euch in dem Herrn. Danke, Herr, für dein Wort. Amen. Amen. Gottes Segen.